Der beste Vergleichsmaßstab für Niveau und Entwicklung des Lebensstandards ist deshalb das BIP pro Kopf, umgerechnet in Kaufkraftparitäten. Dabei werden die BIP-Zahlen mit der Binnenkaufkraft im jeweiligen Land gewichtet. Hier zeigen sich die bereits beim BIP erkennbaren Tendenzen noch akzentuierter. Gemessen am kaufkraftbereinigten BIP pro Kopf ist der Wohlstandsvorsprung im Euroraum im Vergleich zur gesamten EU leicht geschrumpft. Von 13% im Jahre 1999 auf 8% im Jahre 2010. Deutschland nahm dabei eine Sonderentwicklung. Der Verlust des Zinsvorteils der D-Mark durch die Währungsunion, die Konsolidierungspolitik und die Arbeitsmarktreformen führten ab 2000 zunächst zu einem Absinken seines relativen Wohlstands, seit 2005 aber wieder zu einem Anstieg. Dagegen erfuhr Frankreich seit Beginn der Währungsunion einen kontinuierlichen Rückgang seines Wohlstandsvorsprungs gegenüber dem Durchschnitt der EU von 15% auf 8%. Dramatisch war die Entwicklung in Italien. Dort betrug der Wohlstandsvorsprung gegenüber dem EU-Durchschnitt 1999 noch 18%. Er war bis 2010 auf null geschrumpft. Für diese negative Entwicklung waren sicherlich mehr Elemente als die gemeinsame Währung maßgebend. Als sicher kann aber gelten, dass die gemeinsame Währung bis jetzt das Wohlstandsniveau in Frankreich und Italien keinesfalls positiv, sondern eher negativ beeinflusst hat. Profiteure der Währungsunion waren, gemessen am kaufkraftbereinigten BIP pro Kopf, bislang nur Spanien und Griechenland. Beide zahlen dafür einen hohen Preis, denn der durch die niedrigen Eurozinsen ausgelöste Boom war nicht nachhaltig. Nach Abschluss der Konsolidierung ihrer Staatshaushalte und Volkswirtschaften stehen sie relativ vermutlich schlechter da als zu Beginn der Währungsunion. In Spanien befeuerten niedrige Zinsen und leichter Kredit einen riesigen Immobilienboom, der sich vom Bedarf weitgehend löste, aber über viele Jahre für den weitaus größten Teil des Wirtschaftswachstums sorgte. Die unvermeidliche Marktbereinigung und Anpassungskrise ist noch lange nicht abgeschlossen. Eine ausreichend große und leistungsstarke Exportwirtschaft, um die durch die Immobilienkrise bewirkte Nachfragelücke zu schließen, hat Spanien nicht. Für dieses Land war der Euro ein Danaergeschenk. Griechenland war durch Betrug in die Währungsunion gekommen. Das unvermutete Geschenk der harten Währung mit ihren niedrigen Zinsen ermöglichte dem vorwiegend durch Patronage und Bestechung gesteuerten Staatswesen eine ungezügelte Ausgabenwirtschaft, die die BIP-Zahlen für eine Reihe von Jahren quasi wie eine Sumpfblüte aufblähte. Währenddessen erlitt die sowieso traditionell schwachbrüstige griechische Exportwirtschaft durch den Anstieg des Kostenniveaus schwere Schäden. Auch für die langfristigen Perspektiven von Griechenland war der Beitritt zum Euro extrem schädlich. Als Beleg dafür, wie dankbar Deutschland für den Euro sein müsse, wird gerne das Beispiel der Schweiz angeführt, deren Wirtschaft angeblich so wahnsinnig darunter leidet, dass ihr stets aufwertungsverdächtiger Franken von den Spekulanten an den Devisenmärkten auf untragbare Höhen getrieben wird. Dieses kleine Land stünde, wenn es ein deutsches Bundesland wäre, nach seiner Bevölkerungszahl unter den 16 Bundesländern an fünfter Stelle. Wenn Deutschland also allein zu klein ist für die Welt, dann müsste die Schweiz es allemal sein. 1999, zu Beginn der Währungsunion, war das kaufkraftbereinigte Pro-Kopf-BIP in der Schweiz um 46% höher als im EU-Durchschnitt. Im Jahre 2010 betrug der Vorsprung 47%. Noch stärker gewachsen ist der Vorsprung gegenüber dem Euroraum, aber auch gegenüber Deutschland. 1999 war das kaufkraftbereinigte Pro-Kopf-BIP in der Schweiz um 21% höher als in Deutschland. Bis 2010 war der Unterschied auf 25% angewachsen. Zusammengefasst, gemessen am Wohlstandsindikator BIP brachte die Währungsunion für viele Mitglieder schwere Nachteile, für Deutschland hingegen keine Vorteile. Dabei halten die negativen Tendenzen ungebremst weiter an, während der in der Anfangsphase dominierende Vorteil niedriger Zinsen verbraucht ist.